WDR 5. Neugier genügt. Es begann als ganz normaler Disco-Besuch. Tanja Meyer ging mit anderen Studentinnen feiern. Sie und ihre Mitbewohnerin kamen ins Gespräch mit zwei jungen Männern. Sie tranken zwei Bier, tanzten, kehrten an den Tisch zurück. Meiner Mitbewohnerin wurde dann sehr schlecht und sie ist zur Toilette gegangen. Meine Freundinnen haben das mitgekriegt und sie nach Hause gebracht. Nach kurzer Zeit wurde mir auch schlecht und ich habe gesagt, dass ich kurz rausgehe, um frische Luft zu schnappen. Ich bin in Begleitung von einem oder beiden Männern raus, das weiß ich nicht mehr. Aber ich kann mich an die frische Luft erinnern. Und dann setzt es schon aus. Was danach geschehen ist, daran kann Tanja Meyer sich nicht erinnern. Sie hat einen Filmriss von etwa 4 Stunden. Ich bin in einem kleinen Raum aufgewacht, der abgeschlossen war. Dann habe ich festgestellt, dass mir Kleidung fehlte und dass es sich um die Toilette dieser Disco handelte. Ich habe vergeblich versucht, da rauszukommen. Und irgendwann, als die Disco geschlossen werden sollte, wurde die Tür von außen aufgebrochen. Dann haben die mich ins Taxi gesetzt und nach Hause geschickt. Als Tanja Meyer am nächsten Abend aufwachte, war er übel und sie hatte brüllende Kopfschmerzen, Krämpfe und Atemnot. Symptome, die nicht zu zwei Bier passten. Zudem waren ihr Unterleib und ihre Hüfte mit blauen Flecken übersät. Heute ist sie sicher, dass die Männer in der Disco ihr sogenannte K.O.-Tropfen ins Glas getan und sie später vergewaltigt hatten. Tanja Meyer möchte, dass ihre Geschichte andere Frauen warnt, aber sie möchte auch anonym bleiben. Darum ist ihr Name ein Pseudonym und wir haben ihre Schilderung nachsprechen lassen. Was sie erlebt hat, ist kein Einzelfall. Irmgard Kopetzky vom Notruf für vergewaltigte Frauen in Köln betreut regelmäßig Betroffene. Also die wenigsten kommen und haben so ganz klar, dass sie tatsächlich K.O.-Tropfen gekriegt haben, können sie auch nicht, weil es ja in der Regel nicht nachgewiesen ist. Aber ganz, ganz viele haben so Vermutungen oder erzählen auch einfach von der Situation, in der sie waren und dass die so anders war als sonst. Wie jemand auf K.O.-Tropfen reagiert, ist je nach Dosierung unterschiedlich. Viele Betroffene fühlen sich zunächst enthemmt und die Täter nutzen das, um ihre Opfer an einen Ort zu bringen, an dem sie mit ihnen allein sind. Nach außen hin wirken die eigentlich mehr so stark angeheitert. Schwanken so ein bisschen beim Gehen, lallen so ein bisschen beim Reden. Da fällt es nicht wirklich auf, also Menschen, die jetzt bis dahin nicht beteiligt waren, dass die tatsächlich unter irgendeine Art von Droge gesetzt worden sind. Manche Frauen werden gar nicht bewusstlos, sondern berauscht und unfähig zu bestimmten Handlungen Nein zu sagen. Andere behalten Erinnerungsfetzen, Puzzleteile, aus denen sie versuchen, das Geschehen im Nachhinein zusammenzusetzen. Manchmal ist es tatsächlich so, dass sie sich an gar nichts erinnern können, dass sie da nur so Vermutungen haben oder irgendwie so diffuse Erinnerungen oder so ein diffuses Körpergefühl. Manchmal ist es so, dass sie wirklich auch erst nach längerer Zeit kommen und die haben tatsächlich ausgeprägte Symptome von einer posttraumatischen Belastungsstörung. Also es ist ganz, ganz unterschiedlich. Eine posttraumatische Belastungsstörung, also schwere seelische und körperliche Folgen eines massiven Traumas, die wird später auch bei Tanja Meyer diagnostiziert. Sie selber versucht mit aller Macht, das Erlebte zu verdrängen. Ich habe jahrelang komplett auf der Überholspur gelebt. Ich habe abnormal viel gearbeitet, extrem viel Sport gemacht, jede freie Minute, die ich gehabt hätte, mit irgendwas verplant, bis nachts die Wohnung geputzt, um einfach keine ruhige Minute zu haben. K.O.-Tropfen in der Disco verabreicht zu bekommen, wie Tanja Meyer, das gilt als typischer Fall. Aber Irmgard Kopetzky warnt. Wir haben auch oft Frauen in anderen Zusammenhängen, nicht jetzt so klassisch in der Disco, also junge Frauen in der Disco, sondern eben auch zum Beispiel Frauen auf Betriebsausflügen mit dem Kollegium oder auf Tagungen, Schulungen, Fortbildungen im Privatbereich, im privaten Freundeskreis. Also es ist ganz, ganz unterschiedlich. Das ist tatsächlich das, was so ernüchternd ist, jetzt ohne oder mit auch K.O.-Tropfen, dieser Vertrauensbruch. Bei Lisa Müller zum Beispiel, so nennt sich die Mitvierzigerin, deren Bericht wir auf ihren Wunsch ebenfalls nachsprechen lassen. Lisa Müller hatte eine einmalige Affäre mit einem Bekannten. Der Sex in der Wohnung des Mannes war gewollt und einvernehmlich. Das halbe Glas Sekt, das er servierte, auch. Was danach kam, nicht. Ich habe bei einem Pornodreh mitgemacht. Ab einem gewissen Punkt hat der Mann die Kamera ausgepackt und draufgehalten. Und das hat er wirklich sehr geschickt und sehr professionell gemacht. So dass ich das Gefühl hatte, da versteht jemand sein Handwerk. Es waren sehr viele nahe Intimaufnahmen, also vom Geschlechtsakt selber. Der Mann zeigte Lisa Müller die Aufnahmen zwischendrin. Während sie voll im Bild war, war sein Gesicht nicht zu sehen. Ich hatte das Gefühl, ich bin nicht mehr ich selber. Ich tue Dinge, die ich sonst nicht tun würde. Ich war in einem Rauschzustand. Ich hatte die ganze Zeit so eine Stimme im Hinterkopf, die sagte, Mensch, was machst du da? Aber war nicht in der Lage, irgendwie Einspruch zu erheben. Da war dieses Käseglockengefühl, aber auch Angst und Befangenheit. Auch Lisa Müller ging es danach sehr schlecht, körperlich und seelisch. Angst, Panik, auch eben, dass dieser Film auftaucht. Depressionen auch, Hilflosigkeit, eben dieses als Frau nicht ernst genommen werden. Auch weil mein Fall keine klassische Vergewaltigung ist. Ich bin viel abgespeist worden mit, ach na ja, der hatte ja nicht wehgetan. Am schlimmsten war die erste Woche danach. Ich habe verschiedenen Frauenberatungsstellen, Pro Familia und so weiter auf den Anrufbeantworter gesprochen. Wahre Wasserfälle, unter Tränen. Die ersten 1 bis 1,5 Jahre danach waren ein stetes Auf und Ab. Um nicht erpressbar zu sein, hat Lisa Müller sehr schnell die Menschen in ihrem sozialen Umfeld informiert und von dem Mann gefordert, die Aufnahmen zu löschen. Sie weiß allerdings nicht, ob er das getan hat. Mittlerweile hat sie in Köln eine Selbsthilfegruppe gegründet. Sie sucht andere Frauen in der gleichen Situation. Weil ich gerne möchte, dass diesem Mann das Handwerk gelegt wird. Weil ich denke, dass ich kein Einzelfall bin. Und weil ich nicht möchte, dass anderen Frauen das auch passiert, was mir passiert ist. Ich hoffe, dass die eine oder andere über meine Selbsthilfegruppe Kontakt mit mir aufnimmt. K.O.-Tropfen werden, sagt Irmgard Kupetzki vom Frauennotruf Köln, immer öfter auch eingesetzt, um Menschen bloßzustellen. Sie werden in peinlichen Situationen gefilmt und die Aufnahmen im Internet verbreitet. Dass die Personen unter Drogen stehen, ist nicht erkennbar. In anderen Fällen betäuben die Täter ihre Opfer, um sie dann zu berauben. Betroffen sind natürlich auch Männer, besonders oft Schwule. Man kann sich da gar nicht auf einen Täter konzentrieren, sondern das ist breit gefächert. Das sind nicht immer die unbekannten Täter, sondern es können auch Bekannte sein, es können Personen sein, die man erst kurz vorher kennengelernt hat, aber es können auch Personen aus dem familiären Umfeld sein. Es können zum Beispiel auch Lebenspartner sein. Anja Kleck ist Opferschutzbeauftragte der Polizei Köln. Bevor sie diese Aufgabe übernommen hat, war sie 16 Jahre lang im Fachkommissariat für Sexualdelikte. Rein kriminalistisch gesehen handelt es sich bei Sexualstraftätern auch generell meistens um Wiederholungstäter. Und deshalb ist es auch sinnvoll, rigoros diese Straftaten anzuzeigen, damit die Polizei möglichst die Chance hat, die Täter zu überführen. Und dass es zu einer Verurteilung kommt. Genau das ist allerdings höchst selten. Niemand weiß, wie oft Sexual- oder andere Straftaten im Zusammenhang mit K.O.-Tropfen begangen werden. Die Dunkelziffer ist hoch. Die tatsächlich nachgewiesenen Fälle, wo tatsächlich auch K.O.-Tropfen verabreicht wurden, das heißt, wo es nachgewiesen werden konnte, die sind sehr selten. Das ist eher die Ausnahme. Das liegt einmal an dieser kurzen Nachweisdauer. Und zum anderen gibt es natürlich auch viele Frauen, die sich nach einer Tat, die mit K.O.-Tropfen durchgeführt wurde, sehr schlecht fühlen, die schämen sich. Da spielt Scham auch eine große Rolle. Am besten wäre, wenn die Opfer sich direkt nach der Tat im Krankenhaus untersuchen ließen. Denn viele Substanzen sind nur 6 Stunden im Blut und nur 12 Stunden im Urin nachweisbar. Das Problem ist, dass die Leute, die das tatsächlich bekommen, verabreicht, konsumiert haben, wie auch immer, häufig erst nach einer gewissen Zeit auch wieder voll handlungsfähig sind und dass dann häufig eben das Nachweisfenster schon durch ist. Sibylle Banaschak ist leitende Oberärztin am Institut für Rechtsmedizin an der Uniklinik Köln und kennt das Problem zur Genüge. Wir haben es das ganze Jahr durch mit einer gewissen Häufigkeitsverteilung, vielleicht so Karneval, wo es ein bisschen häufiger wird. Also wir haben immer wieder Gutachtenaufträge, wo wir für die Polizei Blutproben, Urinproben untersuchen sollen, mit der Frage, sind K.O.-Tropfen im weitesten Sinne verabreicht worden. Es gibt Dutzende Substanzen, sagt Sibylle Banaschak, deren bewusstseinstrübende Wirkung Täter ausnutzen. Einige Stoffe unterliegen dem Betäubungsmittelgesetz, wie Gamma-Hydroxybuttersäure, abgekürzt GHB. Es wird auch als Partydroge benutzt und natürlich lässt es sich illegal beschaffen, wie alle verbotenen Drogen. Es gibt einen legalen Vorläuferstoff, GBL oder Gamma-Butyrolacton, den die Industrie als Lösungsmittel einsetzt. Er ist farb- und fast geruchlos und man kann ihn problemlos und preiswert im Internet bestellen. Sinnvoll wäre, diesen Substanzen eine kräftige Farbe oder einen beißenden Geschmack beizumischen, damit sie im Getränk auffallen, sagen Kritikerinnen. Andere halten dagegen, dass das in Cocktails mit gleicher Farbe und ausgefallenen Geschmacksrichtungen wenig nützt. Ich ärgere mich sehr im Nachhinein, denn ich hätte noch einen Bluttest machen können. Das habe ich leider versäumt, aus Scham. Ich habe mich geschämt und habe erst mal gedacht, Mensch, was hast du denn da Schlimmes gemacht? bevor ich überlegt habe, was hat der da eigentlich gemacht? Weder Lisa Müller noch Tanja Meier haben sich auf betäubende Substanzen untersuchen lassen. Tanja Meier ist auch nicht zur Polizei gegangen, weil sie sich an die Täter nicht erinnerte. Lisa Müller hat Anzeige gegen den Mann erstattet, dessen Identität sie erkannte. Weil sie vermutet, dass sie nicht dessen einziges Opfer ist, habe sie der Polizei auch etliche Hinweise gegeben, um den Tatvorwurf zu erhärten. Die Beamten hätten aber nicht ausreichend ermittelt, sagt sie. Das macht sie wütend. Aus der Akte geht hervor, dass ich mir das alles nur eingebildet habe, laut Polizei. Eine sofortige Anzeige und eine gynäkologische Untersuchung würden einen Strafprozess erleichtern. Viele Frauen brauchen aber Zeit, um sich dafür oder dagegen zu entscheiden. Denn sobald die Beamten von der Tat Kenntnis haben, müssen sie ermitteln, ob das Opfer will oder nicht. Sexualstraftaten sind ein sogenanntes Offizialdelikt. Einen Ausweg aus dieser Klemme bietet die anonyme Spurensicherung, die Krankenhäuser in verschiedenen Orten in Nordrhein-Westfalen anbieten. Blut, Urin und andere Proben werden als Beweise gesichert und unter einer Chiffrenummer gelagert, beispielsweise im Rechtsmedizinischen Institut in Köln. Die Untersuchungen sind nicht billig. Das sind mehrere hundert Euro. Das zahlt Ihnen keine Krankenkasse. Von daher ist das einfach der Versuch, ja so ein bisschen von der Dunkelziffer bei den Sexualstraftaten herunterzukommen. Gewaltopfer haben danach 2 Jahre Zeit, mancherorts auch 10 Jahre, um Anzeige zu erstatten. Erst dann werden die Proben untersucht und die Polizei ermittelt. In den allermeisten Fällen ist eine Verurteilung nach dem geltenden Sexualstrafrecht allerdings höchst unwahrscheinlich. Ist das Opfer nicht bei Bewusstsein, kann es die Tat nicht ausreichend beschreiben. Erinnert die Betroffene sich an die Tat, kann der Täter immer noch behaupten, er hätte geglaubt, die Frau habe keine Einwände gegen den Sexualverkehr gehabt. Ist nachgewiesen, dass die Frau unter dem Einfluss von K.O.-Tropfen stand, sodass sie weder zustimmen noch sich wehren konnte, kann der Täter einwenden, nicht er habe ihr das Mittel gegeben, er habe nicht einmal davon gewusst. Etwas wahrscheinlicher ist ein Schuldspruch nur, wenn der Täter sein Vergehen filmt und die Aufnahmen gefunden werden. Jetzt als Opferschutzbeauftragte liegt meine Arbeit jetzt nicht mehr darin, dass ich ermittle, sondern ich betreue die Frauen anschließend, berate sie, vermittle sie an Hilfeeinrichtungen, weil oftmals auch bei Frauen, denen K.O.-Tropfen verabreicht wurden, treten posttraumatische Symptome auf. Auch wenn sie sich fast gar nicht an die Tat erinnern können, erleben die eine schreckliche Zeit. Und da ist es schon wichtig, dass sie an geeignete Fachstellen vermittelt werden. Und da unterstütze ich diese Frauen. Viele Jahre nach der Tat ist Tanja Meier klar geworden, dass sie das Erlebte nicht dauerhaft verdrängen kann. Wo ihr Bewusstsein sich nicht erinnert, tut es ihr Körper und reagiert auf sogenannte Trigger. Ich reagiere in Kneipen, Restaurants oder auf Partys manchmal sehr empfindlich auf Männerschweiß. Ich bekomme dann Herzrasen, Angstzustände, Atemnot und muss meistens kurz rausgehen. Es gibt mehrere Gerüche und Geräusche, bei denen mein Körper sich offenbar erinnert und heftige Reaktionen zeigt. Manchmal hyperventiliere ich dann. Tanja Meier suchte Hilfe bei einer Verhaltenstherapeutin und in einer Traumaambulanz. Die Psychotherapeutinnen stellten übereinstimmend fest, dass die Seele der jungen Frau schwer verletzt ist. Aber sie fühlten sich außerstande, ihr zu helfen. Denn da sie sich an das Geschehen nicht erinnere, könne es in der Therapie auch nicht bearbeitet werden. Dann war nach einem Jahr Therapie irgendwann der Zeitpunkt gekommen, wo ich kaum noch geschlafen habe. Und die Therapeutin empfahl dann, ein angstlösendes Antidepressivum zu nehmen. Das habe ich 4 Monate lang gemacht, mich dabei aber extrem unwohl gefühlt. Also es hat angeschlagen, ich habe sehr ruhig geschlafen, aber ich habe mich nicht mehr wohl gefühlt. Ich war einfach nicht mehr so, wie ich mich kannte. Entsetzt entschied sie sich gegen Psychopharmaka und kehrte den ratlosen Fachleuten den Rücken. Über Empfehlungen fand sie schließlich eine Körperpsychotherapeutin, die ein Trauma auch ohne Erinnerung behandelt. Tanja Meier fühlt sich endlich gut versorgt. Aber dieser körpertherapeutische Ansatz, den ich gerade mache, den bezahlt die Krankenkasse nicht, also zahle ich das privat. Und ich bin einfach der Meinung, dass eine hilfreiche und wertvolle Therapie nicht eine Frage des Geldes sein darf. Und dass jedes Opfer die Möglichkeit haben muss, die Hilfe zu bekommen, die er oder sie in dem Moment benötigt. Wie also können Frauen und Männer sich schützen, damit sie gar nicht erst Opfer werden? Auf der Party oder in der Disco sein Getränk immer im Auge zu behalten, ist ein wichtiger Schritt. Sich kein Getränk von Unbekannten spendieren oder reichen zu lassen, auch. Das nützt allerdings wenig, wenn der Barkeeper bereits die Tropfen ins Glas tut, denn auch das kommt vor. Besser schützt die Gruppe. Da sind sich Polizistin Anja Kleck Rechtsmedizinerin Sibylle Banaschak und Irmgard Kopetzky vom Frauennotruf einig. Am besten sich mit Freundinnen umgeben, die mit aufpassen, die auch eine mögliche betroffene Frau nicht alleine nach Hause gehen lassen. Wenn jetzt eine Frau wirklich K.O.-Tropfen verabreicht bekommen hat, dann tritt auch kurz danach ja auch eine Übelkeit ein. Den Frauen geht es nicht gut. Und dann wäre es wünschenswert, wenn man wachsame Freundinnen dabei hat, die auf jemanden aufpassen und das die Frau dann nach Hause begleiten. Und ich denke, da ist es wichtig, das Bewusstsein der Frauen und Männer zu stärken, dass man auch darüber nachdenkt. Und mit Kumpels unterwegs sein, die einen sicher wieder mit nach Hause nehmen, auch wenn man dann in dem Moment vielleicht sagt, oh, lasst mich in Ruhe, sondern die sagen, wir hatten vereinbart, wir kommen zusammen, wir gehen zusammen. Wir haben auch Fälle gehabt, wo es dann der Freundin, die mit der sie unterwegs war, aufgefallen ist, dass sie anders ist als sonst und diese dann abgehalten hat, tatsächlich mit so einem Typen dann mitzugehen. Und die gesagt hat, nee, also du, das kommt mir hier jetzt komisch vor und du bleibst hier, ich bring dich heim, und die dadurch einfach auch Schlimmeres verhindert hat. Wenn Betroffene sich plötzlich unwohl oder besonders aufgeputscht fühlen, dann sollten sie Freundinnen und Freunde bitten, auf sie zu achten, ergänzt Irmgard Kopetzky. Sich selber auch zu trauen. Also oft ist es ja auch so, dass man merkt, wenn man so reinrutscht, die Wirkung, wenn man so ein Mittel verabreicht kriegt, die setzt ja nicht direkt ein. Das ist ja so, man rutscht ja da so rein und das dauert bis zu 15 Minuten, bis das dann tatsächlich komplett ist. Und, ne? Und das ist oft so, das erzählen Frauen auch im Rückblick, dass sie da zwar was gemerkt haben, aber sie konnten es irgendwie nicht so einordnen und dann war es zu spät. Frauenberatungsstellen, Notrufe und Polizei setzen auch auf Prävention. In vielen Orten gibt es Arbeitskreise, die Websites einrichten, Informationsmaterial verteilen und aufklären. Sie wenden sich regelmäßig an Kneipen, Diskotheken und Gaststätten, Schulen und Jugendeinrichtungen. Tanja Meyers Mitbewohnerin ist damals von den Frauen, die sie nach Hause brachten, vor einem Übergriff bewahrt worden. Sie selber kämpft weiterhin mit Albträumen und Angstzuständen. Aber sie geht auch gelegentlich feiern, mit Freundinnen oder ihrem Ehemann. Und da habe ich schon mal Mädchen darauf aufmerksam gemacht, dass sie ihr Glas abseits abgestellt haben und sich dadurch einer Gefahr aussetzen. Und meistens wurde das als lächerlich abgetan. Ich kann das verstehen, weil ich genauso naiv war. Aber vielleicht wäre es doch sinnvoll, sich mal damit auseinanderzusetzen, dass da ernsthaft was passieren kann. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.